ich hab außer wem das Glück für euch bestellt. Wir reichen uns die Hände und stimmen fröhlich ein. Holla, ja, ho! Seht ihr die Blumen am Wege blühen? Seht ihr die Vögel am Himmel ziehen? Die Welt ist schön, dass das Herz im Leibe lag. Liebes Wort zur rechten Zeit.